der Lagune klingt ein zärtliches Lied, der Gondoliere singt es für dich. Im Mondenschein sind wir zu zweit, um glücklich zu sein, endlich allein. Nachts auf der Lagune unsere Liebe erglüht und keiner ist so selig wie ich. Der Kuss von dir verrät es mir, du bist die meine für und für. Im Schilf rauscht heut so geheimnisvoll zarter Abendwind. Wie schön ist für uns das ganze Leben, wenn wir glücklich sind. Nachts auf der Lagune klingt ein zärtliches Lied, der Gondoliere singt es für dich. Im Mondenschein sind wir zu zweit, komm, lass uns restlos glücklich sein.